woche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es um die Berliner Luftbrücke. Und da haben wir nicht nur eine Zeugin gehabt, sondern, also ein Kind dieser Luftbrücke, sondern vor kurzem ist mir ihre Tochter begegnet, ihre Tochter Nadia. Und hier geht es um Jutta Wonneberger und die später Prokasi heißt. Und Jutta hat mir von ihrer Zeit als Kind in Berlin erzählt und uns. Und jetzt haben wir eine ganz interessante Geschichte, nämlich die ihrer Tochter. Und Nadia war ein Kind, als sie mit ihrer Mutter dann aus Berlin in die Vereinigten Staaten kam. Und sie hat dazu eben uns einiges erzählt, als sie die Ausstellung im Freedom Pavilion im Citrus Mall in Tampa besucht hat. Diese Ausstellung geht vom 1. Mai bis zum 4. Juli. Das ist 2021, sollten Sie das später einmal hören. Und wir freuen uns, wenn wir Sie zu Kaffee und Konversation an jedem Wochenende einladen während dieser Ausstellung. Ich, Susanne Nielsen, werde da sein, wenn Sie Geschichten haben für die Deutsche Funksendung, und zwar über die Berliner Mauer oder ihre Zeit in Berlin oder vielleicht ihren Besuch im Osten. Alle diese Dinge sind für uns in unserer Berliner Mauer-Serie sehr, sehr interessant, die wir gleichzeitig mit dieser Ausstellung zusammen haben und Ihnen präsentieren. Jeden Sonntag Stimmen aus dieser Zeit und aus diesem Ort, nämlich Berlin und Berlin an der Mauer. Und hier möchte ich Ihnen die Geschichte vorlesen, die heißt Doppelte Luftbrücke. Sie ist im September 2008 zu einem Jubiläum der Berliner Luftbrücke erschienen und wir hatten da die Möglichkeit, mit Jutta Wonneberger zu sprechen, was natürlich ganz, ganz toll war. Und ich lese Ihnen gerade vor, was ich da geschrieben habe, und Sie können es auch in unserem Blog dann lesen. Und die QR-Codes an den Wänden in der Ausstellung schicken Sie gleich zu dem Blog und zu den einzelnen Posts, das heißt zu den einzelnen Kapiteln quasi der Berliner Luftbrückengeschichte. Und hier geht es, wie gesagt, um die Berliner Luftbrücke 48-49 und hier geht es um Jutta Wonneberger. Geschrieben von mir in Das Fenster, die Zeitschrift, die Sie auch immer wieder abonnieren können. Und das war im September 2008. Jutta Wonneberger wuchs da auf, wo später die Berliner Mauer die Stadt in Ost- und Westzonen teilen sollte. Im Stadtteil Neukölln nämlich. Nachdem der Vater schon früh in den Krieg ziehen musste und die junge Mutter, auf sich gestellt, einfach überfordert war, kam das kleine Mädchen schon bald zu Pflegeeltern. Das kinderlose Ehepaar Wunsch war schon älter, Jutta wurde für sie zum neuen Mittelpunkt der Familie. 1940 geboren, erfuhr Jutta schon in den frühesten Kindertagen, was es hieß, Hunger nicht immer stillen zu können, aber vor allem, wie man am besten über die Runden kommt. Auch heute hat sie Talent, aus allem das Beste zu machen und mit viel Humor ein Leben zu meistern. Ihr Pflegevater hat diese Erinnerung immer bewahrt, in Form einer leuchtend gelben, ungeöffneten Magic Chef, Macaroni-Dose und einer silbrig glänzenden Dose gemahlenen Kaffees. Beides Lebensmittel aus den Beständen der Berlin-Erlev-Zeit von 1948. Zeitzeugen, die Jutta Wonneberger heute noch 60 Jahre nach der Berliner Luftbrücke in Ehren hielt. Und in ihrem schönen Haus in West Florida, umgeben von Eichenmöbeln aus der alten Heimat, im Hintergrund deutsches Fernsehen per Satellit, denkt Jutta oft daran, dass die Westberliner über Monate von den Amerikanern versorgt wurden. Heute hat Jutta selbst wie damals, wie andere Kinder bei der Luftbrücke, Schokoladenriegel ergattert. Also damals, nicht heute. Nein, sagt sie, ihr damals schon über 60 Jahre alter Pflegevater war allein bis zu 10 Kilometer pro Tag zu Fuß gelaufen, um vom Flughafen der Amerikaner Berlin-Tempelhof Essensrationen aus den Rosinenbomber-Abwürfen nach Hause zu tragen. Später, als Jutta bereits im Beruf stand, fuhr sie täglich mit dem Auto am amerikanischen Luftstützpunkt vorbei. Da standen noch viele Jahre ein lebensrettender Rosinenbomber als Gedenkstätte am Zaun, erinnert sie sich. Die Luftbrücke war wichtig, denn die Zeit sei für alle Deutschen schwer gewesen, sinnierte die Berlinerin. Dennoch war die US-Luftbrücke, die Luftbrückenversorgung, nicht der einzige Weg zum Überleben. Man hat einfach alles getauscht, erinnert sich Jutta. Meine Pflegeeltern hatten jeden Quadratzentimeter ihres Schrebergartens bepflanzt. Sie hatten Obstbäume, bauten Kartoffeln und Gemüse an, aber auch schöne Pfingstrosen und andere Blumen. Ich sehe noch die vielen Tauschzettel, die man mit Reißzwecken überall anheftete. Zum Beispiel tausche Blumen gegen Kartoffeln, kommentiert Jutta diese Zeit. Und wie viele Kinder hatte sie selbst auch sehr schwer tragen müssen und im Feld gearbeitet. Dann war da noch das Stoppeln, eine Suchaktion, während der man bereits abgeerntete Felder nochmals nach Maiskörnern oder kleinen Kartoffeln absuchte. Wir brachten alles nach Hause und zermalten es in der alten Kaffeemühle zu etwas Mehl. Damit konnten wir in der Schule von Amerikaner ausgeteilte Tagessuppenraktionen, welche an sich nur für ein Kind bemessen war, für die ganze Familie verlängern. Sicherlich hätten sie den Inhalt der beiden Dosen gut gebrauchen können, sagte Jutta. Nichtsdestotrotz hat der Pflegevater recht gehabt, die Ungeöffneten aufzubewahren. Sie hielten die Erinnerung an die schwere Zeit stets lebendig. Jutta ist leider nicht mehr unter uns. Sie ist vor einem halben Jahr gestorben, aber ihre Tochter ist ganz glücklich, dass sie das Interview mit Jutta, das wir ihm demnächst bringen werden, noch einmal bringen werden, wieder hören kann. Das war nämlich ein wunderbares Gespräch, was ich mit ihrer Mutter führte. Und da erzählt sie eben von dieser Luftbrückenzeit. Und heute wollen wir uns anhören, was Nadia noch dazu zu sagen hat. Und auch Susanne aus Südtampa, die dabei gesessen hat, als wir Kaffee und Konversation gemacht haben. Und zwar während der Zeit der Ausstellung The Women of Berlin, die 12 Bilder meiner Mutter zeigen, die ich über das Jahr 2020 gemalt habe, lebensgroße Bilder. Und wir laden Sie auch ganz herzlich dazu ein. Wir sind wieder bei Ihnen und zwar immer an Sonntagen oder Samstagen. Schauen Sie auch in unserem Blog bitte, wo die Daten stehen, wenn Sie gerne kommen möchten. Kaffee und Conversations every weekend ist der Post und der Blog ist Susanne Nielsen Arts, arts.blogspot.com. Schauen Sie dort rein und wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf Ihre Geschichten oder auch auf Ihr Zuhören, je nachdem, was Sie gerne möchten. Schauen Sie sich die vielen, vielen Informationen zur Berliner Mauer ein und denken Sie auch daran, dass, wie gesagt, wir alle hier in den USA diese Sache von Ferne sehen und vielleicht haben Sie dazu erster Hand Erfahrungen gemacht. Ihre Susanne Nielsen und ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude bei unserem Interview mit Nadia Procassi. So, willkommen zum Kulturspiegel und wir sitzen hier mit zwei Damen, aber eine ist auf jeden Fall aus Berlin und du bist die Tochter von jemandem, den ich sehr gut kenne oder sehr lange schon kenne und das war die Jutta Procassi und wir haben uns unterhalten, sag mir mal deinen Namen, Nadia und Procassi. Nadia Procassi Gdorzi. Okay, und von Nadia weiß ich viel oder wenig, von der Mutter nicht so viel, aber interessant ist, dass ihr beide in Amerika seid und die Schwester ist in Russland zum Teil gelandet, also das ist als Journalistin, also fantastisch. Nadia, bist du mit deiner Mutter nach Amerika gekommen ursprünglich? Ja, 1986. Und ich muss sagen, die Jutta ist ein Kind der Luftbrücke, also Berlinerin. Kein Wunder, dass du dann auch Berlinerin bist. Genau, ja. Und ich bin die Susanne Nielsen und willkommen zum Kulturspiegel. Dankeschön. Und jetzt erzähl mir mal, wie das in Berlin war. Bist du noch ein Kind der Mauer? Oder? Boah, ich bin 78 geboren und ich bin da geboren und wir sind nach Amerika gezogen im März von 86. Also habe ich Deutschland und Berlin erlebt von 78 bis 86, aber wir waren da für Besuch. Also ich bin eine Berlinerin, aber ich habe Berlin mit 7 Jahren verlassen nach Amerika. Aber für meine Erinnerung, ich erinnere mich schon sehr gut an Berlin, so viel wie man kann, aber ich hatte auch immer genug Bilder und Informationen, dass meine Erinnerungen immer frisch geblieben sind. Und woran erinnert man sich? Erinnert man sich an die Mauer? Ich erinnere mich an die Mauer, weil wir in Berlin gewohnt haben, nicht weit weg davon. Von der Mauer. Gab es eine bestimmte Straße? Ich habe gerade von hier. Kannst du dich erinnern? Welchem Stadtteil? Wir haben gelebt, also Reulestraße. Ich erinnere mich. Und was ich absolut immer erinnere von Berlin sind Currywurst. Die Berliner Currywurst. Die Berliner Currywurst. Die ist sehr berlinerisch, das stimmt. Aber sie ist auch irgendwo auch sehr, wie soll ich sagen, sie ist auch weit hergereist. Das Curry kommt ja nicht ursprünglich aus Berlin. Nein, das ist eine große Geschichte. Ja, aber eben das, ja, und wir haben hier Trey, der noch dazu sitzt und zuhört und gut Deutsch kann. Und hier uns hilft mit sehr vielen Übersetzungen. Nadia, erzähl mir von der Mauer. Erzähl mir, was du, wenn du an Mauer denkst, woran denkst du? Ich erinnere mich, wo ich klein war, wir sind immer gegangen zu der Mauer und ich weiß noch, da war eine River und ich weiß, da hinter die River, da war ein Fluss und da war dann die Mauer und ich erinnere mich, dass da immer noch so eine Art Soldaten standen mit Gewehr, sodass man nicht darüber kommt. So, das sind meine Erinnerungen von der Mauer. Und war das beeindruckend? Bist du nach Hause gefahren und gesagt, was ist das? Oder? Nein, ich bin damit groß geworden. Wir sind immer Entenfüttern gegangen, wo ich klein war. Ich erinnere mich an den Fluss und wir sind immer und ich bin einfach damit groß geworden, weil meine Mutter mich immer aufgeklärt hat. Ja. Also es war nichts Schockierendes für mich. Es war einfach normal. Aber aus Berlin konnte man nicht so leicht raus. Das heißt also, man fuhr an den Wannsee zum Sommer und das ist Ferienzeit gewesen. Seid ihr auch in den Westen gefahren? Ja, wir sind. Ich weiß nicht mehr ganz genau wo, aber wir sind auch nach Schweden gegangen. Also aus Berlin rausgeflogen, aber nicht mit dem Auto unbedingt. Oder kannst du dich an Bahn oder Auto erinnern? Ja, nicht so doll. Nicht so doll, also weil ich 7 Jahre war. Ja, ich erinnere mich sehr viel. Ich weiß, in Berlin braucht man kein Auto, aber meine Mutter hatte ein Auto, aber was bequem war. Aber für Berlin ist es auch sehr bequem, einfach eine U-Bahn zu nehmen. Genau. Und das fand ich immer toll. Ich liebte und liebe U-Bahn über alles. Ich fand es immer toll. Und trotzdem, dass meine Mutter ein Auto hatte und wo wir dann nach Amerika kamen, habe ich so die U-Bahn vermisst. Das stimmt. Wenn man in einer kleinen Stadt ist. In New York wäre das nicht passiert. Da hat man genauso viel Anbindung, Verkehrsanbindung. Und wie ist das mit Ost-West? War da eine Idee, dass man auch mal in den anderen Teil Berlins will? Oder war diese Mauer einfach die Mauer? Das, mit anderen Worten, da war auch keine Idee, ihr hattet keine Verwandten im Osten, dass nein, man sagt, nein. Wir hatten keine Verwandten da, deswegen war das nicht für uns. Und warum Berlin verlassen? Wow, meine Mutter in 86, wir wollten nur 4 Jahre in Amerika wohnen, weil meine Mutter geheiratet hat, einen Deutschen in Amerika. Mhm. Und die haben geheiratet in Deutschland und er wollte auch zurück nach Deutschland. Aber wo wir denn hierher gezogen sind, wir sind hergezogen an Januar der 6., 86 und er ist gestorben, März der 6., 86. Und das war einfach ein Schicksalsschlag. Mhm. Und nach 2 Monaten genau zu dem Tag ist er gestorben. Er hatte Lymphoma, maligner Sarkoma. Und wie sich das Leben einfach ausgespielt hat, wir sind einfach so, meine Mutter hat immer gesagt, ach, in 6 Monaten gehen wir zurück nach Deutschland, wir gehen erst ein bisschen Amerika verreisen und ein bisschen rumgucken und dann gehen wir zurück. Nach 6 Monaten war ich dann in der Schule, ich war in der 2. Klasse, habe mich eingelebt und so dran gewöhnt und dann hat meine Mutter gedacht, warum sollen wir denn zurück nach Deutschland, was ist da die Zukunft für meine Tochter, mit die Schule ist so hart und alles so und die dachte einfach, die Zukunft wäre besser in Amerika. Und hier bist du. Und so sind wir da. Lange verheiratet und Kind auch. Ich habe einen 17-jährigen Sohn, bin jetzt 23 Jahre verheiratet. Wahnsinn. Und das ist natürlich noch eine ganz andere Kultur, wenn man im Ausland ist und dann auch wieder verheiratet ist. Es ist erstaunlich, was sich dann in der Welt tut. Glaubst du, dass du in Berlin, wenn du länger geblieben wärst, du hast ja knapp die Mauer, den Mauerfall nicht mehr miterlebt, ja? Nee, nur so durch Fernseher und es war ein sehr großes Erlebnis für meine Mutter natürlich und alle ihre Freunde, immer ein Telefon und sowas und ich habe sogar ein paar Ohrringe bekommen von der Mauer. Ah, mit Bröckelchen von der Mauer. Ja, genau, ein bisschen von das. Sehr schön, von Freunden oder von Familie. Habt ihr noch Familie in Berlin? Nein. Also das war, der Wegzug aus Berlin war nicht, dass man jemanden zurückließ. Nein. Genau. Also das ist auch interessant. Und Berlin selber, war das eine Stadt, wo die Mauer im Kopf der Leute war? Hast du da eine Ahnung? Ja, ich war in Deutschland vor 5 Jahren, für ein paar Tage. Wir waren in Berlin und wir waren auch Charlie Checkpoint und einfach haben alles so nachgeguckt. Ich habe mich wirklich an alles erinnert, an Kudamm. Ich konnte mich noch erinnern. Ich wollte absolut an Kudamm, weil ich mich daran noch erinnern konnte. Ja. Und alles sowas. Ja, aber ich konnte mich erinnern. Ich hatte sich auch gut gefühlt, einfach Deutsch zu reden in Berlin. Ja. Und alles, was ich gesehen habe, ist mir alles zurückgekommen. Es war nicht fremd. Ja, das stimmt. Ja, interessant. Ist der Sohn mitgekommen? Ja. Ja, auch interessant. Und das war für ihn ja das erste Mal. Was hat er gefragt? Bist du mit deiner Mutter noch mit? Ist die mit oder warst du allein? Nein, sie konnte nicht mit. Ich bin mit meinem Ehemann gegangen, mit meinem Sohn. Und ich vor 5 Jahren. Und es war sehr schön. Ja. Das ist interessant. Da konntest du ihm viel zeigen. Bestimmt. Ja. Und geht man dann noch in den alten Stadtteil? Guckt man sich dann an, wo man gewohnt hat? Wir hatten nicht genug Zeit, weil wir nur ein paar Tage da waren. Und ich weiß, man müsste mehr Zeit nehmen, aber es ist leichter gesagt als zu tun. Gerade wenn man von Amerika kommt. Der Mann ist Arzt, glaube ich nicht. Dein Mann ist viel beschäftigt. Genau. Und deswegen, man muss das alles einkalkulieren. Und wir wollten auch andere Dinge angucken, wenn man... Was guckt man sich an in Berlin, wenn man mal aus Berlin war, aber das neu nochmal wieder erfahren. Brandenburger Tor, einfach. War das Tor im Osten oder im Westen? Ich dachte, es war im Westen. Also es ist so ein riesen Kreis drumherum gewesen und ich gucke mir das immer an und ich bin ja keine Berlinerin. Aber wir waren da und ich erinnere mich, da ist jeden Sonntag noch der Akkordeonspieler. Wissen Sie davon? Ja, ein Leierkasten. Der ist mir in Charlottenburg am Schloss begegnet. Und da habe ich noch von Deutschland diesen ganz kleinen, so einen kleinen Leierkasten, den man ziehen kann. Und wo wir denn da waren in Deutschland, ich habe geguckt, weil ich wusste, und es war zufälligerweise der richtige Tag. Und mein Sohn, mein Ehemann war, was tust du? Und ich sage, ich gucke für den Leierkasten. Nach dem Meier? Ich muss sehen, ob der noch gibt. Und da war er da. Ich konnte es nicht glauben. Ich musste Bilder nehmen und ich konnte es nicht glauben. Ich fand es so schön. Das ist prima. Ja. Was würdest du anderen wünschen, dass man, hat die Berliner Mauer, die hier in vielen 1000 Bröckchen ist und Brocken und Großen, was sagt einem das? Sagt dir das was? Ja, man kann es nicht glauben. So, sein Herz wird so warm und da kommt alles so alle Geschichten hoch, die man hört am Fernseher, und natürlich auch meine Mutters Geschichten, ihre eigenen Erfahrungen, die sie so durchgegangen ist. Und was waren die Erfahrungen mit der Mauer für deine Mutter? Was hat Wo sie geöffnet hat, es waren viele gemischte Gefühle. Es war eine Erlösung irgendwie, dass es jetzt ein Deutschland ist, aber nach der Mauer, wo sie runtergegangen ist, ist die Kriminalität hochgegangen in Berlin und alles so, und das waren dann die schlechten Seiten. So Pluses und Minuses, aber es war ein sehr großes Erlebnis für meine Mutter. So groß, wo das runtergegangen ist, und jetzt das zu sehen, ist so richtig, das wird einfach so Teil von Herz und Seele. Es bringt einen zurück. Und aber hast du das erwartet hier im Mall? Nein, es ist mein erstes Mal in diesem Mall. Ich war noch nie in all den Jahren. Und da bist du dann aber, hast gesehen, Freedom Pavilion, was ist das? Was ist das? Ich habe eigentlich nur die deutsche Fahne gesehen in Wissenberg, und ich dachte, gibt es da was Deutsches zum Essen? Und ich dachte, was ist das? Und dann komme ich da rein, ich dachte, wow, und habe sogar ein paar Bilder genommen, und dann waren sie da, kleine Welt, und sie kannten und meine ihre Mutter. Das ist erstaunlich, ja, absolut. Aber ich mache ja diese Radiosendung, und daher kennt ihre Mutter mich auch. Und die mache ich schon seit vielen Jahren. Seit 78 habe ich sie übernommen. Und nicht 78, sondern 98 habe ich sie übernommen. Aber ich bin schon viele Jahre in Tampa Bay und kenne eigentlich fast alle Deutschen. Also ist mir jedenfalls jeder ist mir einmal über den Weg gelaufen. Und was sagt, für eine Stuttgarterin ist die Mauer auch etwas Bedeutsames? Oder wie ist das für Sie? Ach du liebe Zeit. Ja, ist weit weg von mir, aber... Und sagen Sie gerade Ihren Namen noch? Ich bin die Susanne. Die Susanne aus Stuttgart. Ja. Aus wo? Bad Cannstatt. Bad Cannstatt, das ist doch sehr, sehr bekannt. Doch. Ich denke immer an Autounfälle oder so. Steht das nicht in Verkehrsnachrichten meistens? Vielleicht irre ich mich da. Nicht. Nein, aber ich kenne den Namen, also jedenfalls sehr schön. Und was sagt Ihnen die Berliner Mauer? Ich bin nie dorthin, das hat mich selber nicht interessiert. Das heißt aber nicht, dass ich kein... Ich meine, es ist schrecklich. Ich meine, ich habe immer gewusst, was los ist. Ne? Ja, aber es hat einen nicht dahin gezogen. Es hat mich nicht hingezogen. Ich habe auch immer gesagt, es ist keine freie Stadt, ich will da nicht hin. Das ist in der Mitte eines Landes, wo man einen festhalten könnte. Das war mein Gefühl, was soll ich da hin? Ist ein Gefängnis, ein großes. Es ist negative Schwingungen, da will ich nicht unbedingt hin. Ja. Man sieht halt in den Nachrichten, was los ist. Und ich gehe halt dann nach Within und denk an die Leute und also wie aber so jetzt sind die Leute ja seit 89 ist es ja nun ein anderes Gefühl und das ist ein ganz anderes Berlin dann, das man dann entdecken kann, oder? Ja, könnte schon, ja. Ich war jetzt seit 2007 nicht mehr in Deutschland gewesen. Und wenn, dann geht's natürlich nach Hause, also Stuttgart, wenn, oder? Würde es, ja. Also bis heute noch zieht es mich nicht nach Berlin, überhaupt nicht. Ja. Und das ist halt so. Man muss auch einen Punkt haben, wo man Anlaufziel hat. Nicht? Denn einige Amerikaner, die ich treffe, die denken gleich automatisch, dass ich Berlin kenne, dass ich da war, sage ich, nein, da möchte ich gar nicht hin. Und dann gucken sie ein bisschen schockiert. Vielleicht, weil sie halt, für die ist es vielleicht interessanter, ich weiß es nicht. Nein, sie ist bekannter vor allem. Ich meine, diese ganzen Aussprüche. Ich gehe lieber in den Schwarzwald. Ja, das ist auch in Ordnung. In den Wald hinein, wo kein Mensch ist. Und wenn ich sage, Bonn war Hauptstadt, dann sagen die, Bonn? Was ist Bonn? Ja, da war ich einmal gewesen. Ja, also in Bonn bin ich zum großen Teil groß geworden, weil mein Vater im Auswärtigen Amt gearbeitet hat. Und das war eben Regierung. Und das war Bonn zu der Zeit, nicht Berlin. Ja. Aber es ist eben seit vielen Jahren jetzt auch wieder ein Umzug nach Berlin. Und Bonn ist wieder was ganz anderes. Ist eine, also die Hauptstadt ist jetzt wieder Berlin? Absolut, ja. Und interessant aber von Ihnen beiden zu hören, das ist schön. Und ich habe noch viel für die, wie soll ich sagen, ich suche noch nach vielen Berliner Geschichten. Interessant sind Leute, die natürlich aus dem Osten hergekommen sind, und da gibt es auch eine ganze Menge. Da gibt es Restaurateure, es gibt Leute, die also in Amerika noch eine zweite Karriere gefunden haben. Denn man darf nicht vergessen, dass die alten Leute in Europa nicht gefragt sind. Da ist auch kein Job mehr. Die Leute, die nach einem Job suchen, wer älter ist. Was meinen Sie damit, die Alten? Ich meine, jemand über 50 ist in Deutschland schon, gehört zum alten Eisen, glaube ich. Und viele haben sich selbstständig gemacht und in Amerika zum Beispiel ein Restaurant eröffnet. Also es ist erstaunlich. Und nochmal eine zweite Karriere, nochmal etwas im Ruhestand gemacht. Also im Vorruhestand, den man in Deutschland gerne auch im Schrebergarten verbringt. Aber viele Leute wollen arbeiten. Und da gibt es nicht genug. Da gibt es viele, die gerne Arbeit hätten. Ich glaube, in Deutschland... Also so sieht es momentan aus? Ja, ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich bin ja auch schon sehr lange hier. Aber ja, ich würde sagen, dass, wenn man älter ist, nochmal neu zu starten in Europa schwieriger ist. Ja, das würde ich sagen. In Amerika können Sie einen Laden aufmachen und morgen wieder zumachen. Ja, das stimmt auch. Das ist etwas sehr Amerikanisches. Keiner, ob man 100.000 Mark auf dem Bank hat oder nicht. Nein, einfach du fällst auf die Nase und dann wünscht dir jemand in Amerika jede Menge Glück für den nächsten Versuch. Ja, genau. Und Trey ist noch am Anfang seiner Karriere. Mit 15 hatten wir noch viele Träume. Ja, ja, die wachsen auf den Bäumen, so sagt der deutsche Schlager. Den werde ich dir mal vorführen irgendwann. Ja. Dann bedanke ich mich. Schön, dass Sie die Ausstellung besuchen. Hat es Ihnen gefallen? Ich hoffe. Sehr schön, ja. Dankeschön, ist sehr schön. Dankeschön, ja, das sind also die Kleider. War eine nette Überraschung. Ja, ja, und kommen Sie wieder, denn wir haben noch eine Zeit lang hier die Ausstellung. Und hören Sie zu, was andere über Berlin sagen, denn die Sendung, die ich mache, die German Radio Show, da kommt jetzt auch einiges über Berlin, weil ich eben Berliner hierzu befrage. Mhm. Ja. Gut. Ganz herzlichen Dankeschön. Dank. Tschüss. Tschüss. Und wir verabschieden uns von Ihnen heute. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. An der Technik ist immer unser Bill Davidson, unser Produzent. Und ich bin die Susanne Nielsen. Und das war die Nadia Prokrasi Bedorsi. Und die Susanne aus Stuttgart. Und Nadia ist aus Lithia. Das heißt, Sie kommen aus der Nähe jetzt, hier in Florida. Und Trey, wo wohnst du? Ich wohne in Tampa, Südtampa. Südtampa. Und wir sagen Tschüss für heute und kommen Sie mal vorbei in den Freedom Pavilion im Citrus Mall. Da sind wir noch eine ganze lange Zeit. Tschüss. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Nadia bedanken für das nette Gespräch und auch für Ihr Zuhören. Vielen Dank. Und wir hoffen, dass Sie Freude haben an dieser ganzen Berliner Serie, die jetzt diesen Sommer läuft. Bis zum 4. Juli haben wir noch sehr, sehr viel Berlin im Programm. Und vielleicht sind Sie ja jemanden, den wir darauf ansprechen können. Und wir freuen uns. Am 18. Juni ist eine Reception mit Wine und Cheese. Und da können Sie sich gerne zu anmelden. Schauen Sie im Internet und da gibt es auch Möglichkeiten unter berlinwall.us und dort sind die Einladungen und da können Sie sich gerne anmelden. Wir möchten gerne wissen, wer alles kommt, damit wir genug Wein und Käse für Sie haben. Häppchen. So, bis dann, Ihre Susanne Nielsen und an der Technik wie immer Bill Davidson. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Kino, Kino, Kino. Für Sie gesehen von Susanne Nielsen.